in Bielefeld. Für keinen der Welt ist das Bielefeld. Bielefeld, oh Bielefeld. Für kein Geld der Welt. Bielefeld, oh Bielefeld. Für kein Geld der Welt geh ich nach Bielefeld. Ja, Bielefeld, oh Bielefeld. Für kein Geld der Welt.